S2, Spielzeit. Erfindungen. Die Uhr. Hörstück von Martin Burkhardt und Johannes Schmölling. Man sagt, dass man zu früh oder dass man zu spät oder dass man zur Unzeit kommt. Oder man sagt, jemand kommt pünktlich, auf die Minute. Sonderbarerweise trifft all dies auch auf die Maschine zu, nach der sich jegliches Kommen und Gehen bemisst, ist auch die mechanische Uhr ein Ding, das zur Unzeit in die Geschichte tritt. Eben nicht, wie man es vielleicht hätte erwarten mögen, zur Zeit der großen naturwissenschaftlichen Blüte, sondern ausgerechnet im Mittelalter. Und noch dazu zu jener Zeit, die selbst wohlmeinende Mittelalterkundler als das Saeculum Obscurum, das finstere Jahrhundert, bezeichnen. So besehen ist vielleicht das Beste, was man von Descartes sagen kann, dass er pünktlich war. Obschon er natürlich nur deshalb hat pünktlich sein können, weil er ein pünktlich zu spät gekommener ist. Das heißt, weil er in diesem seinem zu spät kommen die Logik der mechanischen Uhr auf den Punkt gebracht hat. Kurzum, weil er die Welt zur Uhr gemacht hat. Wie auch immer. Ganz außer Zweifel jedenfalls steht, dass der Oberpfälzer Bauernsohn und mechanische Autodidakt Josef Kress weder zur Gattung der zu früh oder der pünktlich Gekommenen, sondern einfach zu den zu spät Gekommenen gehört. Es muss irgendwann im Jahr 1880 gewesen sein, als er beschloss, eine gigantische Uhr zu konstruieren. Eine Uhr, wie sie vielleicht nur ein Uhrenbauer des Mittelalters hätte ersinnen können. Dabei ging er, anders als der Philosoph, der lediglich im Gedankenexperiment seine Sinne verstopfte, mit äußerster Konsequenz ans Werk. Um nicht gestört zu werden in seiner Arbeit, ließ Kress sich kurzerhand in seine Werkstatt einmauern und verkehrte bloß notdürftig über eine kleine Luke mit seiner Außenwelt. Ich weiß, was du denkst, Mama. Du denkst, dass du den Josef Kress ködern kannst mit einem Schmaus. Dass ich, wenn ich eine Kalbshaxen esse, den Geschmack wiederfind an der Lust. Dass ich rauskomme, mich an die Tafel setz und mitschnabuliere. Dass ich zuschaue, wie der Auswuchs von einem Bruder um Sinn und Verstand sich frisst, wie er seine Fleischhauer-Sippschaft mästet und Zweibstück seinen Zuff und seine Ferkeleien austragen lässt. Na, mir ist's egal, was ich esse. Ein Bauernseufzer mit Krähen, ein Schnickerli oder ein altes Stück Brot. Ich steck's mir in den Schlund, ich würg's herunter. Hauptsache, dass mir der Kopf frei bleibt. Dass die Denkapparatur auch weiterhin tickt und brav ihre Arbeit verrichtet. Eine Kalbshaxen, Mama, das ist vergebliche Liebesmühe. Mir wär's lieber, Mama, ihr brächtet mir die Messingringe herbei und die schwarze Politur, wie ich's euch auf meinem Zettel aufnotiert hab. Das ist's, wonach der Sinn mir steht, was ich mir wünsch, dass meine Uhr ausschaut wie von einem anderen Stern auf die Erde gefallen. Ein wunderbarer, schwarz lackierter Komet, so schwarz und glänzend, dass wenn ich dereinst heraustrete damit, ihre Bauerngesichter sich darin spiegelten. Einen rechten Gefallen tätet ihr mir, wenn ihr euch bei der Firma Werle in Neukirch oder bei der Furtwanger Uhrenschule erkundigt, wegen der Pläne für meinen Hahn. Denn ohne die Membran kann ich nicht überprüfen, ob es funktioniert, ob der Blasebalg groß genug ist, ob der Luftstrom, den ich aus meinem Blasebalg in den Spalt hineinschicke, einen Hahnenschrei erzeugt, wie berechnet. Ein Kuckuck, das ist ein Schmarrn, zwei Töne, das kann jeder Grinskopf sich zusammenschustern. Indes der Hahnenschrei ein musikalisches, ganz unvergleichliches Problem vorstellt. Schau mal, Mama. Das ist ein musikalisches, ganz unvergleichliches Problem gegen Kuckuck. Nicht wahr, heißt es doch in der Schrift, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Der Hahn, hat er gesagt. Und so steht's in der Schrift. Der Hahn und nicht irgendein Schwarzwälder Kuckuck. Josef vermisst nix. Absolut nix. Er hat, was er will. Hier in seiner Klause ein Bett, was zum Essen und Ruhe. Göttliche Ruhe. Gewiss, von außen, aus ihren Bauernaugen heraus angeschaut, sieht's aus, als hätte der Josef Kress sich eingekerkert bei lebendigem Leib, als hätte er sich in seinen Schragen gesetzt und seinen Abschied genommen von der Welt. Es fehlt ihm die Einsicht, was drinnen steckt im Hirnkästelein, dass ich in Wahrheit nicht in einer Gruft hock, sondern in meinem eigenen Kopf, in meiner Kopfseligkeit. Nie und nimmer werden sie's begreifen, welch ein Gnadengeschenk es doch ist, mit der schwarzen, feuchten Erde das ganze Elend von den Füßen sich zu schütteln, nicht mehr anschauen müssen, wie diese Erdenwürmer Tag um Tag und immer tiefer noch in ihren Dreck hinab sich wühlen, wie sie sich suhlen in ihrer Niedertracht, um anschließend treumütig zum Pfaffen hinzukrauchen. Wie sagt der Herr? Wer sind meine Schwestern und Brüder? Ich kenne euch nicht und ihr kennt mich nicht. Ihr werdet's nicht fassen, wie erhebend es ist, Ordnung zu schaffen im Hirnkastenraum, welche Seligkeit darin liegt, nichts zu hören. Ringsum. Bloß das Geräusch, wie die Feder übers Papier kratzt, das Weiße, wie es ist, so wie ein Fähnchen Rauch hinaufzusteigen, ganz leicht und immer leichter noch zu werden, schwerelos, kopfselig, so wie ein Himmelskörpergedanke, die aus der Höhe der Zeit, aus der Himmelsmaschine hinabschaut, endlich, unendlich und immer da. Die Sonne nicht. Ich habe meine eigene Sonne, tief drin im Kopf, im Hirnkastenraum. Ein Licht, das nicht entweiht, das nicht befleckt wird von dem, was unter dieser Erdensonne an Niedrigkeiten sich versammelt. Versteht's? Oh nein, das versteht's nicht. Ich mein das eigentliche Licht, nicht seinen Abglanz, jenes Fünkchen, das von Kindesbeinen an seit Ewigkeiten in meinem Kopf gesessen ist. Ich weiß, Mama, ich hab dich durchschaut von Anfang an. Ich hab gesehen, wie du dich damit mühst, mich glauben zu machen, dass du meine Mutter bist und ich dein Kind. Ich habe Ja gesagt, Mama, und hab getan, als ob, und hab's für mich behalten. So wie ich alles immer schon für mich behalten habe im Kopf. Wenn die anderen Kinder sich's mühsam an den Fingern haben abzählen müssen, hab ich's vor mir gesehen, bei geschlossenen Augen im Hirnkastenraum, säuberlich hintereinander geordnet. Das ist, was diese arme Sünderlein nicht begreifen wollen. Sie suchen's auswendig. Was Intus ist, dieses Fünkchen Verstand, nämlich, dass wir, Missgeburten der Natur, zugleich die Erinnerung ans Paradies, den Keim der Engelsnatur in uns tragen, dass wir in unseren Dreck, in diesen Abort nur gestürzt, um uns auf unser wahres Erbe zu besinnen, dass wir von Gott zu höherem berufen sind, dass es gilt, zur wahren Natur zurückzufinden, dem Fünkchen eingeborenen Verstand der Gotteskindschaft nachzuwachsen. Gott, sagt der Meister, und der Pfarrer verschweigt, Gott ist Intellektus. Oh, ich hab's mir eingeschrieben und sag's mir auf jeden Tag. Gott muss schlechthin ich werden und ich schlechthin Gott. So völlig eins, dass dieses Er und dieses Ich ein Ist werden und sind. Und in dieser Seinzeit ewig ein Werk wirken. Ewig ein Werk, nicht wahr? Die Zeit. Thank you. Sir Isaac, nicht wahr? So sagen es die gelehrten Herren, hat eines schönen Tages einen Apfel vom Baum fallen sehen und in diesem Fall das Gesetz der Gravitation entdeckt. Aber so gewiss es sein mag, dass ein Apfel fällt, ist doch nur die halbe Wahrheit. Die Wurmstichige dazu. Nicht der Fall eines Körpers ist das Geheimnis, sondern seine Überwindung. Nicht die Gravitation, sondern die Bewegung hinauf, die Levitation, wie der Philosoph sagen tut. Wenn man ein unendlich langes Seil hoch droben an einem Stern aufhängte und ein Gewicht daran entrollen ließ, so wäre es ein unendlicher Zug, der schneller wird. Es wäre die Energie, die abwärts weist. Es wäre der Abfall, der Sündenfall. Versteht's? Na, das Wunder meiner Uhr besteht darin, dass ich die Niedertracht aufhalte, dass ich, indem ich den Abfall des Gewichtes hemme, indem ich ihn takte und ins Räderwerk mir zwinge, die Niedertracht umkehr, dass ich sie umfunktioniere zum Aufstieg, dass ich an meinen Gedanken mich die Himmelsleiter hinauffinden kann, Stufe für Stufe jener Ewigkeit entgegen, da ich in ihm und er in mir wirkt, da alles eins ist und nichts weiter als reine Vernunft. Schaffen könntet für meinen Hahnenschrei, so könnte ich's ausprobieren, mein Gotteswerk. Wie sagt der Herr, es soll geschehen in den letzten Tagen, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alle Menschen, auf dass ein Licht in ihren Abgrund falle. Er war in der Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht. Oh na, Mama, das, was ich zeugen will mit meinem Gotteswerk, ist etwas anderes als dieser Herr, der mit euresgleichen Hand gemein wird, der zwischen Weiberbrüsten schaukelt, der von Fleischhauerfingern sich betätscheln lässt, und der im Munde eines Pfaffen, der weiß, Gott schon andere Dinge in den Mund genommen hat, stets aufs Neue durchgekaut und ausgespien wird. Na, der Gott, dem ich mit diesem Werk gehuldigt, das ist der Gott des reinen, körperlosen Zeichens. Das ist der Gott der Perfektion. Kreis, der sich vollendet. Das ist die Null, die zugleich das Ein und Alles ist. Und ich habe den Schlüssel zum Himmelreich in meinem Kopf. Es ist ein überirdisch Lied, das meine Orgel anstimmen wird und wie es jubilieren wird mit Engelszungen, wie alles sich bewegen und sich regen wird in deinem Takt. 14 Zifferblätter, 470 Räder, 50 holzgeschnitzte Figuren. Der Genius, die vier Menschenalter, die Jahreszeiten, die Apostel, der Wiederauferstandenen, der Tod, Merkur und Venus, Mars und Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, das Orgelwerk mit seinen 50 Pfeifen, das alles wird ineinandergreifen. Eine nicht enden wollende, stets auf neue, sich vermählende, gebärende Seinzeit. Nur deinen Namen preisen, singen, jubilieren. An einem Tag des Jahres 1886 war es soweit. Kam der Augenblick, da Kress seinen riesenhaften Mechanismus in Gang setzen wollte. Freilich, just in diesem Augenblick geschah es, dass der Hahn nicht schreien wollte. Was seinen Schöpfer so aus der Fassung brachte, dass er versucht war, sein ganzes Werk zu zerschlagen. Dann aber gelang es ihm doch noch, seinen Hahn zu einem Hahnenschrei zu bewegen. Und da kam Kress nach 6 langen Jahren aus seinem selbstgewählten Gefängnis hervor, singend und tanzend und so froh, dass er darüber irrsinnig wurde und bald verstarb. Sie hörten Erfindungen, die Uhr. Hörstück von Martin Burkhardt und Johannes Schmölling. Es sprachen Josef Kress, Michael Altmann, die Fremdenführerin Dorette Hugo. Realisation die Autoren. Produktion Peter Wirz 1993.